etwas nach ihrem Herzen singen. Ein echtes Pariser Lied, das alle kennen und lieben. Darf ich bitten? Ich kenne einen netten jungen Mann, der gar nichts ist.